Auf der Bühne einer Jahrmarktsbude sah ich einen Tierbändiger stehen, einen marktschreierisch aussehenden und wichtigtuenden Herrn, der mir selbst auf widerwärtige Weise ähnlich sah. Dieser starke Mann führte, was für ein jämmerlicher Anblick, einen großen, schönen, aber furchtbar abgemagerten und sklavisch scheu blickenden Wolf an der Leine, wie einen Hund. Und es war nun ebenso ekelhaft wie spannend, ebenso scheußlich wie dennoch heimlich lustvoll, diesen brutalen Bändiger, das so schmählich gehorsame Raubtier, in einer Reihe von Dressurtricks vorführen zu sehen. Der Wolf gehorchte aufmerksam jedem Befehl, reagierte hündisch auf jeden Zuruf und Peitschenknall, machte Männchen, stellte sich tot, trug ein Körbchen artig in der Schnauze, ja musste dem Bändiger die Peitsche, die dieser hatte fallen lassen, aufheben und im Maul nachtragen, wozu er unerträglich kriecherisch mit dem Schwanz wedelte. Am Schluss zwang der Mann den Wolf, obschon diesem der Speichel aus dem Maul tropfte vor zitternder Begierde, zusammen mit einem Lamm und einem Kaninchen eine rührende Familiengruppe zu bilden. Dazu fraß ihm der Wolf eine Tafel Schokolade aus der Hand. Das kann man ja nicht mit ansehen, wie dieser Wolf gelernt hat, seine Natur zu verleugnen. Im zweiten Teil der Vorführung jedoch wurden die Rollen vertauscht. Nun befahl der Wolf und der Mensch musste gehorchen. Der Harry-ähnliche Tierbändiger sank in die Knie nieder, spielte den Wolf und ging auf jede Demütigung und Perversion fantasievoll ein. Der Wolf aber leckte sich lachend das Maul. Krampf und Verlogenheit fielen von ihm ab, sein ganzer Leib wurde straffer und blühte in wiedererlangter Wildheit auf. Zuletzt wurden wieder das weiße Lamm und das fette, gescheckte Kaninchen hereingebracht. Und der gelehrige Mensch gab sein Letztes. Mit Fingern und Zähnen packte er die schreienden Tierchen, riss ihnen Fetzen von Fell und Fleisch heraus, kaute grinsend ihr lebendiges Fleisch und soff, hingegeben, trunken, mit Wollust geschlossenen Augen, ihr warmes Blut. Entsetzlich. Oh Gott, gibt es denn auch hier keine Erlösung? Nein, dieses magische Theater war kein reines Paradies. Alle Höllen lagen unter seiner hübschen Oberfläche. Entsetzt floh ich, spürte den Geschmack von Blut und Schokolade im Munde und wünschte mir sehnsüchtig erträglichere, freundlichere Bilder, um dieser trüben Welle zu entrinnen. Ich erinnerte mich an jene scheußlichen Fotografien von der Front, jene Haufen ineinander verknäuelter Leichname, deren Gesichter durch Gasmasken in grinsende Teufelsfratzen verwandelt waren. Was war ich damals dumm und kindlich, als ich mich über diese Bilder entsetzt habe? Ich, der menschenfreundlich gesinnte Kriegsgegner. Heute wusste ich, dass kein Tierbändiger, kein General, kein irrsinniger Gedanken und Bilder in seinem Hirn auszubrüten fähig war, die nicht ebenso scheußlich, ebenso wild und böse, ebenso roh und dumm in mir selbst wohnten. Schluss, Schluss damit. Ich will etwas anderes sehen. Alle Mädchen sind dein. Ist nicht hinter dieser Tür vorhin der reizende Junge verschwunden? Was könnte es überhaupt Begehrenswerteres geben? Alle Mädchen sind dein. Alle Mädchen sind dein. Und froh darüber, der verfluchten Wolfswelt wieder entrinnen zu können, ging ich in die Loge hinein.